einen alten Mann so eins in die Schnauze zu hauen. Aber der Krug geht so lange zum Wasser, bis es dem Fass mal den Boden ins Gesicht schlägt. Haben Sie dir einen Scheitel gezogen, Opa?